kein Weg und zu steil und zu weit. Und keine Schlucht und zu tief und zu breit. Wir Kameraden der Berge,